Getrenntes Los aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Getrenntes Los. Er saß nach langer Zeit bei ihr zu Gast, schweigsam. Die beiden waren ehemals Gatten. Aus längst Erlebtem schoben sich verblasst herüber die zurückgedrängten Schatten. Er saß und sann. Ich habe sie gekränkt, als uns noch Eide aneinander banden. Sie sprach in sich hinein, kaum noch gedenkt mein Herz der Qualen, die es ausgestanden. Sie liebte mich, gewiß hat sie verschmerzt, daß neues Schicksal unsere Bahnen störte. Ich habe alles in mir ausgemerzt, bis auf mein eigenes Selbst, das ihm gehörte. Noch immer ist sie meinem Herzen wert. Zeitlebens dank ich ihrem Edelmute. An meines Lebens fernstem Punkt verjährt doch nimmer der Verrat an meinem Blute. Ende von Getrenntes Los. Aufgenommen von Sonja.